So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für all eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, die kennen wir schon. Das ist die Stefanie, die ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo. Stefanie, wir haben am Montag miteinander gesprochen. Ja, genau. Du bist die Frau, die einen Sklaven hat, ne? Ja, genau, das bin ich. So können wir es zusammenfassen, ne? Genau. Du hast einen Mann kennengelernt, der dir den Haushalt macht, der für dich einkaufen fährt, der sich auch gerne in die Ecke stellt und onaniert, wenn du es denn möchtest. Wenn ich es so will, ja. Wenn du es so willst, ne? Für die Leute, die am Montag nicht dabei waren, sag doch nochmal kurz, wie du ihn kennengelernt hast. Also ich habe ihn über so eine 090er-Line kennengelernt. Mhm. Wie alt ist dieser Mann? Der Mann ist 36. 36. Was macht er vom Beruf? Arbeitet bei einer Fluggesellschaft. Ist er gar Kapitän von einem Pilot oder sowas? Nein, aber er ist in einer gehobenen Position. In einer gehobenen Position. Und wie oft lässt du dich von ihm bedienen? Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Momentan läuft das nur am Wochenende, weil ja. Er momentan in Frankfurt sitzt. Und wie viele Stunden dann? Ja, es kann das ganze Wochenende sein. Ja. Und das hat bei dir primär keine sexuelle Komponente? Ne? Nein, damit hat das angefangen, mit der primär sexuellen Komponente. Und wir haben ja eine ganze Weile, ja, es hat angefangen, aber im Moment läuft das dann so, das endet nicht in irgendwelchen Sexorgien. Nein, um Gottes Willen, nein. Wir haben eine ganze Weile darüber gesprochen und das Problem, was ich dann gesehen habe, lag darin, dass du auch einen Freund hast. Ja, habe ich. Eine feste Partnerschaft. Wie lange seid ihr schon zusammen? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Und das ist der Reinhard. Und wir sind am Montag so verblieben, dass ich dich gefragt habe, ich würde gerne mit Reinhard sprechen. Ja. Und nach meinen Informationen ist Reinhard jetzt bei dir in der Nähe. Ja, der sitzt jetzt neben mir. Du musst ihn aber selber fragen, ja? Wie wir sprechen. Natürlich. Jetzt gib ihn mir mal bitte und wir unterhalten uns gleich nochmal. Nee, jetzt haut er ab, er will nicht. Wie bitte? Ja. Ehrlich? Nee, er will wirklich nicht. Jetzt steht er da schon und schüttelt den Kopf. Na, das aber auch einer. Gerade wollte er wohl noch. Naja, er hat sich die ganze Zeit so ein bisschen gestreut, weil es einfach... Ja, es ist natürlich auch für ihn heikel. Ja, denke ich auch mal. Also ich kann ihn jetzt nicht zwingen. Wir können ihn nicht zwingen. Ich bin ganz enttäuscht. Ich war ganz gespannt auf Rainer. Auf Reinhard, nicht Rainer. Nee, Reinhard. Auf Reinhard. Können wir Reinhard denn nicht irgendwie bewegen, das doch noch zu machen? Also er hört dich jetzt. Reinhard. Die Nation fiebert, dass wir beide miteinander reden. Und ich bin ganz gespannt, wirklich dich kennenzulernen. Vor allen Dingen würde ich gerne deine Meinung hören zu der ganzen Geschichte. Und du hast den ersten Schritt ja getan, indem du zugestimmt hast, heute Abend mit mir zu reden. Und jetzt ziehst du den Schwanz ein, Mann. Stefanie, wie reagiert er bitte? Übersetze. Mm-mm. Nee, ja, mm-mm. Echt nicht? Und schüttelt den Kopf, die Hände, die Arme verschränkt. Ach, diese Männer, diese feigen Männer. Ja nun, ich kann, wie gesagt, ja. Und du bist so eine taffe Frau. Ne? Ja, denke ich mal. Dann sag du es mir doch nochmal. Da sag du auch den Leuten, die das am Montag nicht so mitbekommen haben. Siehst du denn eine ernsthafte Gefährdung in eurer Beziehung, dass du dir so einen Sklaven hältst? Also ich für mich nicht, nein. Aber hältst du es für möglich, dass Reinhard irgendwann sagt, nee, pass auf, das möchte ich so nicht mitmachen, auf längere Zeit? Das weiß ich nicht. Hast du ihn das nicht gefragt? Doch, ich habe ihn das schon gefragt, aber wir haben aber nie über die Trennung gesprochen. Mhm. Oder über eine Trennung, nun, aus diesem Grund. Ja, nun steht ja wieder ein Wochenende vor der Tür. Mhm. Kommt er? Ja, ich denke, dass er ja Freitag kommt. Und was macht Reinhard dann währenddessen? Das weiß ich gar nicht. Also das heißt ja dann im Klartext, dass ihr beide, du und Reinhard, euch dann an den Wochenenden nicht sehen kannst, wenn du deinen Sklaven in der Wohnung hast. Doch, könnten tun wir schon. Aber er kommt dann ja nicht, ne? Nein. Also das würde mir anstelle von Reinhard dann schon tierisch stinken. Stefanie sitzt da mit ihrem Sklaven und lässt sich die Füße küssen oder was weiß ich auch alles. Nein, also das, Nein, natürlich nicht. Das heißt, ne? Also primär ist es ja einfach die Sache, dass, also wie gesagt, aus dieser pragmatischen Sicht. Mhm. Und dass es halt, ich weiß nicht, ob das eine Lebenseinstellung werden kann. Aber sag mir jetzt wirklich ganz im Ernst mal, du hast mir auch am Montag erzählt, dass du ihn manchmal nackt oder in Frauenkleidern die Wohnung putzen lässt. Ja. Ne? Nun ist hier die Wohnung irgendwann sauber, es sei denn, du hast eine riesen Villa, wovon ich nicht ausgehe. Also es gibt so viele Dinge, die man nicht perfekt machen kann. Dann erzähl mir noch sowas, was er denn alles am Wochenende jetzt wahrscheinlich tun wird müssen. Ach, das entscheide ich eigentlich recht intuitiv. Mhm. Also ich denke, er hat erstmal mit dem Haushalt jetzt erstmal genug zu tun. Mhm. Und ja, dann muss man halt mal gucken. Ja. Dann kann dann sein, dass er mich chauffieren muss, was weiß ich, wenn ich irgendwo hin möchte oder so. Mhm. Ja. Also, ich bin sehr, sehr bestürzt darüber, dass ich nicht mit Reinhard reden kann. Können wir vielleicht noch etwas anderes vereinbaren? Du befiehlst ja deinem Sklaven immer die Dinge, die er tun soll, das Putzen und so etwas, ne? Ich soll ihm befehlen, dass er mit dir spricht. Ja. Geht das? Freitagabend, denke ich. Ich hoffe, dass es damit ein Uhr dann klappt. Ich weiß nicht, ob er dann schon hier ist, aber... Ich meine, das wäre natürlich sehr scharf, wenn er Freitagabend schon bei dir wäre und du wirst ihm befehlen hier, wie sprichst du ihn eigentlich an, mit seinem Namen oder ist das irgendein Fantasiename? Eigentlich ist es ein Fantasienamen, den er von dem Ehepaar hat, wo er vorher gedient hat. Und kannst du uns den nennen und sagen? Martin. Martin. Mhm. Also nicht Martin, sondern Martin. Nein, ganz normal Martin. Martin, ja. Also, dann würden wir uns alle sehen. Aber ich spreche ihn eigentlich recht selten so an. Ja. Also, Das ist mir völlig wurscht, wie du ihn ansprichst. Hauptsache, du befiehlst ihm, dass er am Freitag hier mit mir in der Sendung spricht. Und er muss das denn ja machen. Der Reinhard traut sich nicht und dem kannst du es ja nicht befehlen. Nein, natürlich. Das ist natürlich eher klar. Also, Stefanie, ich würde sagen, wir bleiben im Kontakt und ich werde, Und Reinhard ist nach wie vor der Auffassung, dass er nicht mit mir sprechen möchte. Er nickt. Er ist der Auffassung. Also ja, er ist der Auffassung. Okay, gut. Kann man nichts mehr machen. Wie gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es vielleicht verstehen, weil es unsicher ist. Ja. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Natürlich, klar. Mich wundert nur, dass er sich so hat darauf eingelassen im Vorgespräch. Ne? Meine Kollegen haben ja irgendwie mit euch da schon gesprochen. Ja, ja. Okay, es ist, wie es ist. Wir rufen dich am Freitag nochmal an und hoffen alle sehr, dass Martin da ist. Das hoffe ich auch. Ja, und dann wirst du Martin befehlen, dass er mir Rede und Antwort steht. Ja. Und das muss er, das wird er dann tun, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihm auch schon erzählt, dass ich bei dir angerufen habe. Und was meint er? Er hat gefragt, welche Meinung du von ihm hast. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass du ihn für krank hältst. Ja, nun gut. Also so. Und also pathologisch. Und da habe ich gesagt, das halte ich aber auch. Und was meint er da? Er denkt auch, dass es wohl eine Verhaltensstörung ist. Aber es ist, wie gesagt, ja für ihn kein Problem, wie sich das Kind schimpft. Ja, natürlich, ja. Ich will mit Martin reden. Alles klar. Also wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ruf ihn bitte an und sag, dass er hat pünktlich am Freitagabend um 1:30 bei dir zu sein, damit meine Kollegen da ein Vorgespräch führen können und dann geht es hier auf Sendung, 12:50. Ja. Okay? Okay. Bis Freitag. Tschüss, Stefan. Das ist jetzt unser Running-Gag-Thema in dieser Woche. Wenn ihr mit mir auch reden wollt, vielleicht über Sklaven oder Sklaventum oder sowas, 0800 567 8111. Die Telefonnummer, die kostet nichts. Es kostet ebenfalls nichts, hierhin zu faxen. 0800 567 8110. Peter ist dran. Peter ist 30 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, dein Thema. Ja, ich habe mich in eine Domina verliebt. Du hast dich in eine Domina verliebt? Wo denn? Jawohl. Wo hast du dich in sie verliebt? Arbeitet sie in einem Puff oder? Nein, sie hat ein eigenes Studio. Ja. Wie lange kennst du sie schon? Ich habe sie Anfang des Jahres, diesen Jahres, kennengelernt. Hm. Aber du bist so als Kunde dahin gegangen? Ja, ich hatte das über ein Heft, wo die so ihre Anzeigen drin haben. Hm. Das hatte ich mir mal besorgt. Und ich hatte schon vorher dafür Interesse. Und da hatte ich das so durchgeblättert und in der Stadt, wo ich herkomme, hatte die ihr Studio. Mhm. Ja. Und da habe ich dann unter der Telefonnummer mal angerufen gehabt und wir haben uns vorher so unterhalten, auf was man so steht und so weiter. Und vorab Telefongespräch geführt. Und dann hatten wir auch einen persönlichen Termin vereinbart, wo man sich so kennenlernt und mal beschnuppert. Ja. Ja, und da haben wir uns auch so weiter unterhalten. Und dann folgten auch weitere Besuche bei ihr. Und da habe ich mich also schon, ich sag mal so, nach dem zweiten, dritten Termin bisschen verguckt. In sie verguckt. Ja. Du bist dann ja so ein Typ wie Martin, ne? Ja, kann man so sagen. Du bist dann, wenn du bei deiner Domina bist, ein Sklave. Ja. Was machst du denn alles für deine Domina? Ja, kommt drauf an, ich sag mal, also normal die Begrüßung, die wir so vereinbart haben. Ja, wie habt ihr die vereinbart? Also, wie stelle ich mir das vor? Du klingelst, sie macht auf und empfängt dich schon in ihrem Lederoutfit, oder wie? Ja, beispielsweise. Beispielsweise. Und wie geht's dann weiter? Was sagt sie? Ja, dann sagen wir uns erstmal so Hallo, gehen dann in ihr Studio rein und dann ist das meistens so, dass wir uns vorher noch kurz unterhalten, so wie es bei mir im Beruf läuft und so weiter. Also das ist eine ganz normale Unterhaltung dann? Ja. Wann fängt es denn an, bei ihr dominant zu werden? Wann geht's zur Sache? Ja, meistens sagen wir mal so nach einer, sagen wir so 5 Minuten. Und was ist dann meistens so, gibt es da so einen Standardsatz, mit dem sie das Ganze eröffnet? So auf die Knie oder irgend sowas? Ja, also diesen besagten Satz. Dieser Satz wirklich? Ja. Ehrlich? Ich habe das einfach mal so aus dem Hut mal gezaubert. Ja. Wie lange bist du dann bei ihr immer? Ja, ist unterschiedlich. Mal ist es eine Stunde oder mal eine halbe Stunde. Es kommt immer drauf an. Was hast du denn am liebsten, was sie mit dir macht oder machen soll? Ja, also ich stehe unter anderem auf Sachen aus Latex, sowohl Männer- als auch Frauensachen, auf Golden Schauerspiele. Was? Golden Schauerspiele? Ja. Was ist das? Auf Urinspiele. Ach so, das sind meine Golden Shower Spiele. Aha, ja. Ja, dann auch. Also, das heißt dann, die Domina pinkelt dich an. Ja. Ja. Beispielsweise auch, dass ich es trinke. Ne? Dann so auf Intimrasur bei mir jetzt. Sesselspiele. Also die ganze Nummer. Standardprogramm. Sozusagen. Gibt es irgendwas Extremes auch noch oder bist du da dann eher der normale Sklave? Was meinst du jetzt mit Extremeres? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sperrt sie dich in einen dunklen Raum für 5 Stunden mal und bei Brot und Wasser. Ich weiß nicht. Ja gut, ich sag mal, so lange Termine hatten wir bis jetzt noch nicht. Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht bedacht, dass das noch teuer würde. Aber ich sag mal, wir haben auch schon mal Freilanderziehung gemacht. Was wir alles hören hier? Freilanderziehung. Ich kenne nur Freilandhaltung bei Hühnern. Ja, da kannst du dir bestimmt jetzt nichts drunter vorstellen. Nein, überhaupt nichts. Das ist beispielsweise, da vereinbart man jetzt einen Termin. Ja. Und dass man das dann statt nicht im Studio macht, sondern... Ach, auf dem Freiland. Auf irgendeinem Gelände, wo ein bisschen Gebüsch ist oder... Ja. Wo nicht so viel Spaziergänger sind, etc. Ja, wir wollen ja nicht die Oma und Opa verschrecken, die da ihren Sonntagsspaziergang machen. Ja. Zum Beispiel. So, jetzt hast du dich in deine Domina verknallt. Ja. Und sie, so wie sie mir sagte, bin ich ja auch nicht unsympathisch. Also jetzt verlasst ihr ja diese Ebene, die kommerzielle Ebene verlasst ihr ja damit. Oder verlässt du damit. Ne? Ja. Bislang zahlst du ihr ja immer was, wenn du hingehst, ne? Ja. Wie viel zahlst du da eigentlich? Ja, also es ist unterschiedlich, so eine halbe Stunde, so um die 300 Mark. Halbe Stunde 300 Mark. Holla, holla. Und Stunde ist dann, kommt drauf an, was so gemacht wird, also ist dann immer variabel. Gibt es ein bisschen billiger für 500? Beispielsweise. Du musst aber auch gut Kohle haben, ne, wenn dir das so erlauben kannst. Ja gut, es war eine Zeit lang, wo ich mehrmals im Monat oder nach Monate hintereinander ging. Nur die ist jetzt aus der Stadt, wo ich komme, ist sie weggezogen mit ihrem Studio und hat das jetzt in einer anderen Großstadt in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Gott sei Dank für dich, dann brauchst du nicht mehr so viel Geld auszugeben, weil du nicht so oft hin kannst. Ja, wir haben aber auch so oft telefonischen Kontakt. Ja, pass auf, Peter, jetzt im Ernst. Du hast dich in eine Domina, die das professionell betreibt, verliebt. Ja. Siehst du oder seht ihr, ihr sprecht ja offensichtlich auch darüber, wenn sie dir ihre Gefühle auch ein bisschen gestanden hat. Hat das eine Perspektive? Nochmal bitte. Hat das eine Perspektive? Ja, also sie sagte, dass ich, wie gesagt, auch nicht unsympathisch bin. Deine Kollegen in der Redaktion sagten, dass das vielleicht nur eine Hinhaltetaktik ist. Schlauer Hinweis, ja genau. Ja, aber ist es so nicht, weil man Wir können uns auch so über allgemeine Themen unterhalten. Dann würde ich doch ganz einfach mal vorschlagen, dass du dich mit dieser Frau außerhalb ihres Studios ganz normal mal triffst. Zum Essen zum Beispiel. Ja, das hatte ich ja auch vor und habe ja auch schon den Vorschlag gemacht. Mhm. Nur sie hatte in einer Bekanntschaft, die sie hatte, negative Erfahrungen. Ja. Ne? Und wir wollen uns auch erstmal auch noch so, wir kennen uns zwar auch so ziemlich gut. Ne? Also der beste Beweis, finde ich, wenn die Frau ehrlich auch an ihr interessiert wäre, was ich eigentlich auch nicht so glaube, ehrlich gesagt, wäre, dass sie sich auf ein privates Treffen einlässt, um dass man sich mal kennenlernt. Wenn sie das nicht möchte, jetzt noch nicht möchte, ist natürlich der Hinweis gar nicht so falsch, dass es durchaus eine Hinhaltetaktik ist. Ne? Naja, das stimmt. Ja. Also, ich würde an deiner Stelle forcieren, wenn es wirklich ehrlich ist, von dir aus empfunden auch, das mal weiter zu forcieren, dass du die privat triffst. Naja, ich hätte sie also auch schon mal in gewisser Weise das etwas deutlicher gezeigt, dass ich für sie was anderes empfinde noch. Und ich könnte es also, ich würde auch nicht eifersüchtig sein, denn ich sage mir, es ist ein Beruf, wie jeder andere auch, wie du Moderator bist. Na, du verdienst dein Geld damit und sie sich damit. Also du würdest da tolerant mit rangehen. Ja. Also das weiß ich schon mal. Wenn du mit ihr ein bisschen näher privat in Kontakt gekommen bist, werden wir uns nochmal unterhalten, okay? Alles klar, dann rufe ich nochmal an. So machen wir das. Tschüss, Peter. Tschüss. Tschüss. Jörg, 34 Jahre alt, morgen. Hallo, hier ist der Jörg. Ja, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist starke Inkontinenz. Ich bin leicht aufgeregt, aber ich hoffe, das wird ein bisschen in der Sendung jetzt verfallen. Mit Sicherheit ist es gleich weg. Okay, ich probiere es. Also es hat ungefähr vor circa 10 Jahren angefangen, dass die erste, das war ungefähr an Weihnachten rum, irgendwie die erste Nacht später, die erste Woche später nach Weihnachten war es das erste Mal, da habe ich mich gleich gewundert, was ist jetzt passiert, das Bett ist etwas nass geworden, danach war eine Woche nichts und danach kam das Ganze eben heftiger und zwar jede Nacht. Jede Nacht? Jede Nacht. Bezieht sich das ausschließlich auf den Urin oder auch auf den Stuhlgang? Auf den Urin. Auf den Urin. Kein Stuhlgang, nur Urin. Da warst du 24 Jahre alt, als es anfing. Circa, ungefähr. Circa, ja. Und da habe ich mir keine Gedanken gemacht, da habe ich mich praktisch irgendwie, wie soll man sagen, in der Höhle irgendwie eingemauert und habe gesagt, da will eh keine Frau was von dir wissen. Und auf einmal kam bei mir ein Trichter, irgendwie muss ich doch mal aus dieser Höhle wieder raus und doch eine Frau finden, die das vielleicht akzeptieren könnte. Kann es sein, dass diese Frau Sabine heißt? Ja, genau. Nein, ich verrate dir, ich habe hier auf meinem Computerbildschirm Sabine stehen, die auch bei dir in der Nähe ist. Also richtig. Ich kann mit ihr auch gleich, mit ihr vielleicht auch gleich noch ein paar Worte reden. Kein Problem. Ja. Einen Moment bitte. Ja, hallo. Sabine, grüß dich. Hi. Hi. Wann hast du den Jörg denn kennengelernt? Am 21. Januar diesen Jahres. Ach, in diesem Jahr erst? Ja, ja. Das heißt, er war so lange alleine, seit das bei ihm aufgetreten ist? Ja, er hat da kurze Sachen dazwischen gehabt, aber den hat er das halt nicht erzählt. Das hat er immer so gedreht, dass er das nicht erzählt hat. Und wann hat er es dir zum ersten Mal erzählt? Ja, er war krank und ich wollte bei ihm bleiben und dann hat er mich halt eben weggeschickt. Und am nächsten Tag hat er mich halt gefragt, ob ich ihn liebe und dann hat er mir das halt eben erzählt. Also im Januar kennengelernt und wann hat er es dir erzählt? Ende Februar. Ende Februar. Wie war deine spontane Reaktion, dein Gefühl, als du das gehört hast? Ja, erstmal war ich geschockt, aber dann habe ich gedacht, ich liebe den Mann und irgendwie muss ich damit leben. Und dann habe ich halt gedacht, man muss irgendwas machen, dass es eben halt nachts einigermaßen gesichert ist. Und dann habe ich halt eben, bin ich in ein Sanitätsgeschäft gegangen und habe Windeln besorgt. Du kaufst ihm die Windeln? Ja. Hat er denn vorher keine Windeln gehabt? Nein, er hat eine Bekannte gehabt und die hat ihm so einen Plastiksack so unten drunter gehabt und eine Wolldecke drauf und es war natürlich eine Wascherei ohne Hände. Also er hat jetzt richtige Windeln, die man wegschmeißen kann? Ja. Diese Pampers, wie es gerade Zeug heißt. Das ist dann also so, wenn du bei ihm schläfst, ist dein Freund, hat Windeln an. Er zieht dann, bevor er ins Bett geht, zieht die Windeln an. Nur das Problem ist, das Ganze ist so stark, dass es auch die stärksten Windeln nicht hält. Das was? Die stärksten Windeln nicht hält? Ja. Wie wär's denn mal einfach, wenn er dann vielleicht auch mit seinen Trinkgewohnheiten sich so trainieren wird, dass er gar nicht mehr sehr viel trinkt am frühen Abend? Ja, das ist ja das Komische. Wenn er viel trinkt, passiert ja weniger, als wenn er wenig trinkt. Ich würde mit Jörg gleich auch nochmal reden. Das kann er dann vielleicht viel besser beantworten. Aber meine Frage an dich, du bist frisch verliebt in einen Mann, den du kennengelernt hast. So lange kennt ihr euch ja jetzt auch noch nicht. Du übernachtest bei ihm, ihr wohnt noch nicht zusammen, ne? Nein, Nein, heute ist er bei mir. Heute ist er bei dir. Er übernachtet auch bei mir. Genau. Also es kann durchaus passieren, dass ihr Sex miteinander habt. Ja. Und danach muss er dann die Windeln anziehen. Ja. Und das macht dir gar nichts aus. Nö. Mhm. Ja, finde ich toll. Finde ich sehr bewundernswert. Und es gefällt mir sehr gut, dass du sagst... Das ist eine Krankheit. Es gibt viele Krankheiten. Es gibt Krebs, es gibt andere Krankheiten. Mhm. Das ist halt eben so eine Krankheit. Und es gibt andere, die sind schlimmer. Ja, finde ich eine ganz tolle Haltung. Ich frage dich nur so, weil sicher ganz viele Leute, so wie Frauen als auch Männer, wenn sie in einer solchen Situation wären, dieses als unerotisch empfinden würden und auf Abstand gingen sicher von dem Partner, glaube ich. Das hat ja nichts mit Sex zu tun. Ich meine, Sex und Schlafen ist ja dann wieder zweifach. Sabine, gib mir den Jörg doch nochmal. Ja. Ja, da bin ich nochmal. Jörg, hast du eine tolle Freundin? Ja, das denke ich mir auch. Aber hallo. Und nur, also, weißt du, was mich da eins an der ganzen Sache stört, wo jetzt zig Millionen Zuschauer wahrscheinlich mit zuhören? Es passiert nur einmal die Nacht. Mhm. Danach kann ich alles wegtun, es passiert nicht mehr. Mhm. Und wie der Urologe schon sagt und Psychiaterin auch, das ist ein komisches Phänomen bei mir. Ich tue jetzt auch natürlich, was ich nicht will, Tabletten schlucken und die schlagen überhaupt nicht an. Du bist also in psychologisch-psychiatrischer Behandlung gewesen oder noch im Moment? Ja, ich mag normalerweise dieses Wort, da komme ich mir irgendwie ein bisschen bescheuert vor, aber ich bin's im Moment. Wieso kommst du dir bescheuert vor? Ich weiß nicht. Quatsch, also. Hört irgendwie vielleicht ein bisschen komisch an. Nein, ich finde, es hört sich überhaupt nicht komisch an und du hast offensichtlich ein Leiden und das muss behandelt werden. Und wenn das psychologisch, psychiatrisch behandelt werden kann, ist es ja, der richtige Weg. Ja, wenn irgendwann mal, weil mein Leben lang möchte ich nicht damit irgendwie zu tun haben. Ich hoffe, dass das bald mal in den Griff gekommen weißt, oder ich, reinkommt. Mich wundert das, wenn du das 10 Jahre schon hast. Ja. Oder ich frage dich zuerst mal, ab wann bist du denn zum ersten Mal zu einem Psychologen gegangen? Oder zu ja, einem da hat mich jetzt meine jetzige Freundin dazu gebracht, weil ich mich die ganze Zeit verhüllt hatte. Erst jetzt. Leider, ja. Ja. Wobei man dann eigentlich denken müsste, hättest du längst schon machen müssen. Es wird ja irgendeine Ursache haben. Das ist klar, aber mach erst mal das. Also man tut sich irgendwo einkerkern und irgendwann kommt es mal raus. Das ist klar, man kann sich nicht ein Leben lang irgendwie verstecken, aber ich dachte irgendwie, das akzeptiert irgendwie keine Frau. Mhm. Das ist, also da hast du großes Glück gehabt. Dennoch, ich habe im Moment sehr großes Glück. Dennoch wäre es natürlich schön, wenn du die ganze Sache in den Griff bekommen könntest. Meine Frage noch, am Tage passiert es nie. Am Tage überhaupt nichts. Organisch ist es auch alles okay und die letzten Werte haben auch gezeigt, Blutwerte, alles okay. Es passiert nur einmal die Nacht. Du sagte gerade die Sabine, dass wenn du viel trinkst, passiert es gar nicht oder selten, ne? Richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Wasser trinke und sagen wir mal 3-4 Liter am Tag oder sogar noch mehr, ich zähle das nicht, passiert gar nichts. Und die Nacht war ja zum Beispiel, da habe ich dich wieder gesehen, da bin ich bei mir auf dem Stuhl eingeschlafen und dann ist auf einmal mein Stuhl nass gewesen. Also ist total komisch. Und mich würde mal freuen, wenn du irgendwie mal eine Extrasendung machen könntest für solche Fälle. Ob ich der Einzige bin, das kann ich mir in Deutschland vorstellen. Ja, mit Sicherheit bist du nicht der Einzige. Ich habe auch in der Sendung schon oft mit Leuten gesprochen. Ja, und da habe ich gleich reagiert und dachte, jetzt rufst du mal an, aber ich kam leider nicht durch. Also ich bin sicher, Jörg, dass es bundesweit Selbsthilfegruppen gibt für das Problem, was du hast. Ja. Wir würden dir gerne eine Telefonnummer anbieten. Natürlich. Ne, dann rufen wir dich, meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich nochmal an. Dann kann sie dir das geben. Und vielleicht kann die Petra dich auch noch ein bisschen eingängiger beraten, welche Form von Therapie man beginnen sollte. Ich bin der Auffassung, dass du das tun solltest und du brauchst dich auch überhaupt nicht zu schämen, wenn du beim Psychiater, beim Psychologen bist. Das habe ich auch schon gelernt, nur das, genau. Das war irgendwie ein bisschen komisch die ganze Zeit, da muss ich dahin und dahin. Gut, aber es ist ein Problem und da muss man jetzt halt auch handeln, irgendwas tun, um das Problem loszuwerden. Richtig, und richtig. Vielleicht, ich bin sicher, dass du eine Chance hast, das wirklich in den Griff zu kriegen. Du bist 34 Jahre alt, das muss ja jetzt nicht bis an dein Lebensende gehen. Auch wenn du jetzt eine Frau gefunden hast, die das mitmacht. Schön wäre es ja, wenn es ganz weg wäre. Richtig, darauf strebe ich hinaus. Ja, also, grüße nochmal ganz lieb die Sabine von mir. Werde ich tun. Respekt meinerseits. Leg bitte auf und die Petra, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, Domian, du hast eine super Sendung, aber das weißt du, gell? Ja, ich freue mich dennoch immer über das Kompliment von euch. Alles klar, alles Gute, tschüss, Jörg. Tschüss. So, meine Lieben, Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr mir faxt, vergesst bitte nicht die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann vielleicht zurückrufen können. Jetzt ist jemand dran. Wie heißt sie? Ja, eher Layana? Layana 40? Ja. Layana, ist das richtig? Korrekt. Ist korrekt. Layana. Was ja, ist denn dein Thema? Anton, Jonas, Anton, Rotpoland. Ja, Layana, schön. So wie die französische Tänzerin. 3A, Layana. So, wir beide unterhalten uns jetzt. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass Sie mir zuhören. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Ja. Heute ist mein Mann zu mir gekommen und hat mir offenbart, dass er eine Geliebte hat. Und für mich ist eigentlich die Welt zusammengebrochen. Ich bin 14 Jahre verheiratet. Ich muss dazu sagen, ich bin vor 22 Jahren operiert worden. Ich war ein Hermaphrodit. Erklär uns das mal genau, was das war. Ein Zwitter. Ein Zwitter. Das heißt, du hast zwei Geschlechtsteile gehabt. Richtig. Mhm. Ja. Ein wirklich beide ausgebildet? Ja. Also du hast einen Penis gehabt, du hast Hoden gehabt und du hast eine Scheide gehabt. Nee, Hoden hatte ich nicht. Ich hatte zwar ein Skrotum und einen Penis, aber auch die Vulva. Mhm. Und hast dann den Penis entfernen lassen? Richtig, in Leipzig. In Leipzig? In Leipzig, ja. Ja. Wann hast du es entfernen lassen? Vor 22 Jahren. Mhm. Als du deinen späteren Mann kennengelernt hast, wusste er um deine Vergangenheit? Ja, ich habe ihm das gleich erzählt. Mhm. Es war sicherlich für mich auch nicht einfach, aber ich dachte, wenn eine Partnerschaft draus wird, das Klarschiff zu herrschen, hatte ich, dass ihm irgendwann mal jemand sagt, du horch mal zu. Sie war früher mal beides oder, naja, heutzutage wird sowieso sehr schnell mit dem Finger auf den Weg gezeigt, wenn er irgendwie ein bisschen anders ist. Sag mal, du kommst aus den neuen Bundesländern, also aus der ehemaligen DDR. Ich bin vor der Wende noch geflohen, aber jetzt. Aber jetzt wieder zurück. Ja. Und die Operation war in Leipzig vor 20 Jahren ungefähr, sagst du? Mhm. Wie ging man denn damals in der DDR mit so einem Phänomen um? Das war ein sehr großes Hickhack. Also man musste beim Ministerium für Gesundheit dort vorstellig werden, dann wurde ein Gutachten angefertigt in der Charité. Und musste dann für ein Vierteljahr in die psychiatrische Klinik, deswegen kann ich nur zu meinem Vorredner sagen, er sollte sich da überhaupt nicht genieren. In Amerika hat fast jeder einen Psychologen an der Seite. Ja, klar. Und da wurde dann Gutachten gemacht, dann wurde das organisch abgecheckt und dann wurden die operativen Dinge besprochen und war ja zu der damaligen Zeit nicht sehr einfach, dass sich da überhaupt Ärzte rangetraut haben. War das auch vor 20 Jahren noch ein Problem? Ja, sicher. Und das musste auch von oben her abgesegnet werden, weil sicherlich in meiner Familie war das alles nicht so einfach, weil... Ich könnte mir auch vorstellen, egal ob das jetzt DDR oder BRD war, dass du sicher keine schöne Kindheit gehabt hast, ne? Und Jugend mit diesem... So ist es. Ich habe sehr darunter gelitten und war auch zu der damaligen Zeit sehr stark suizidgefährdet. Mhm. Haben denn so deine Mitschüler das... So ihr Händel. Die haben das gewusst? Ja. Gab es da schon mal so Situationen beim Duschen oder so, wo nicht nur beim Duschen, überhaupt so, sondern zum Sport, wenn man sich irgendwie ein bisschen entblößt hat, ja. Das heißt, du hast dann deine Geschlechtsteile, muss man sagen, auch zeigen müssen, zwangsläufig. Nein, nicht zeigen müssen, ich habe sie mehr oder weniger verborgen müssen und trotzdem sind ja auch, ist ja nicht unbekannt, dass man gerade in der Schulzeit ja auch ein bisschen versucht zu experimentieren oder überhaupt sich auch ein bisschen anzunähern und da kam natürlich, was muss ich dazu sagen, dass es nicht mein Geburtsname ist. Das ist nicht dein Geburtsname? Ich heiße jetzt Layana Hartmann, das ist richtig. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, bist du denn aufgetreten, als Junge oder als Mädchen? Naja, aufgewachsen bin ich als Junge, aber gelebt habe ich schon immer als Mädchen. Und wie hieß du früher? Oh, muss ich das sagen? Nee, musst du nicht sagen, nein, überhaupt nicht, nein. War schon sehr, sehr kritisch. War schon sehr, sehr hart und ich habe auch in der Familie sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Und erst nach, jetzt seit 4, 5 Jahren ist es so, dass meine Familie bzw. Meine Angehörigen das auch voll akzeptieren, außer meine Schwiegereltern sowieso, aber... Layana, lass mich dennoch, wir kommen gleich auch zu dem Thema mit dem Geliebten, deshalb hast du ja angerufen, aber ich habe, glaube ich, erst einmal mit einem Twitter-Menschen gesprochen hier, deswegen bin ich da sehr interessiert dran. Als du dann so in die Pubertät kamst und du warst nur ein Junge, du hattest einen jungen Namen, hattest beide Geschlechtsteile, bekamst du auch Brüste? Richtig. Entwickelte sich der Busen? Ja, das aber der Busen, der sah so wie die Afrikaner, weil die haben dann so, wenn sie jetzt schon ein bisschen alt sind, dann ist das ja schon mehr so wie ein Seiflappen. Mhm. Und das hing dann alles so und dann hat natürlich der Professor Otto in der Charité gesagt, also so läufst du nicht rum und hat natürlich das, was sehr, sehr schwierig war, Silikon noch mit eingesetzt, zur Unterstützung, aber ist natürlich auch selber dennoch weiter jemanden, sodass also man jetzt nicht feststellen kann, ob das eine echte Person ist. Wie kam das denn eigentlich, dass man, ich meine, du bist 40 Jahre, also noch nicht sehr alt, hätte man dich denn nicht schon direkt nach der Geburt umoperieren können? Daran hat man sich wohl nicht getraut und meine Mutter hat sich da auch ein bisschen verschlossen und auch ein bisschen geniert, denke ich, dass sie das nicht so wahren wollte. Und wie war dann für dich die Entscheidung? Warum hast du dich dann ganz zur Frau machen lassen? Warum nicht zum Mann? Ja, weil ich schon immer als Mädchen und als Frau auch empfunden habe. Vom Gefühl her. Ja. Und als Mann, sicherlich, Männer haben es in der Gesellschaft einfacher. Und wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde und ich die Entscheidung für mich frei sein würde, das nochmal machen zu lassen, würde ich eher sagen, vielleicht doch eher Mann. Doch, eher Mann. Wesentlich leichter, ja, ja. Wie ist es denn jetzt anatomisch? Hast du die Scheide an der Stelle, ich sag jetzt mal, normale Frauen sie auch haben. Ja, richtig. Und der Penis war über der Scheide. Richtig. Der hing also quasi über die Scheide rüber. Ja, über die Labien. Ja. Wie groß war der Penis? Oh, was, 5 Zentimeter. Mhm. Und irrigierte der auch? Nein. Das nicht? Nein. Du bist im Alter von 20 Jahren dann operiert worden. 18 Jahren. Ja. Hattest du da schon irgendwelche sexuellen Erfahrungen gemacht? Ich würde so sagen, zu der Zeit war ja die Personenstandsänderung nicht vollzogen, sodass man das sehr wahrscheinlich als homosexuelle Handlung sehen würde oder als homosexuelle Akt. Und, aber ich habe mich nie so gefühlt. Ich habe mich zwar immer zu mehr Religion gefühlt. Ist klar. Aber, warst du denn orgasmusfähig, sowohl mit der Scheide als auch mit dem Penis? Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Okay, hattest du auch einen Samenerguss aus dem Penis? Nee, mehr aus der Scheide. Oh, weia, jetzt kommt mein Mann. Jetzt kommt dein Mann? Ja. Der eine Freundin hat. Ja. Und darüber wollten wir eigentlich reden. Ja, ja. Können wir jetzt nicht reden? Sollen wir uns vertagen? Sollen wir uns auf Freitag vertagen? Ja. Freitagabend telefonieren wir wieder. Entschuldigung. Na ja, wir rufen dich wieder an Freitagabend. Ja? Okay, ja, okay. Bis dann. Tschüss. Und viel Glück für die Sendung. Ja, bis Freitag. Tschüss. Ja? Tschüss. Schade, aber wir werden Freitag auf jeden Fall mit dir telefonieren. Hoffentlich klappt es dann auch. 1.33 Uhr und 23 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 34 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian, der WDR Telefon-Talkshow. Jede Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier eben im WDR Fernsehen. Und bei 1 live heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach anrufen. Einfach so, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über was Leichtes und Lustiges oder auch über ernstere Sachen. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir eine Themensendung. Das sage ich euch jetzt schon mal. Morgen heißt unser Thema Ich bin entstellt. Wer von euch das denkt, dass er entstellt ist oder sich entstellt fühlt, der kann morgen hier anrufen, wenn er dazu Lust hat. Heute, wie gesagt, offenes Thema, freie Themen, Auswahl für euch 0800 5678 111. So, jetzt bin ich verbunden mit Sebastian. Ja, guten Morgen. Stimmt, ne? Sebastian, 15 Jahre alt. Ja. Wir beide haben vorige Woche miteinander geredet. Ja, genau. Du hast jemanden krankenhausreif geschlagen. Ja, genau. So war's, ne? Ich fasse mal eben kurz zusammen. Du warst scharf auf ein Mädel. Dieses Mädel hat aber einen Freund. Du hast dich aber gar nicht großartig um das Mädel bekümmert, sondern gleich den Freund wirklich zusammengeschlagen. Ja. So kann man sagen. Aber und sehr schlimm, ne? Der lag lange im Krankenhaus, ne? Ich glaube drei bis vier Wochen. Also drei genau bis, weiß ich jetzt nicht. Also mit Brüchen, Nasenbein, Kiefer und weiß ich was alles, ne? Das hast du mir letzte Woche erzählt. Und da habe ich dich richtig angeschissen, weil du nicht Kerl und Manns genug warst, dich bei dem Typ zu entschuldigen. Ja. Weil du gesagt hast, nee, was soll ich mich entschuldigen? Ich habe dir gesagt, wir rufen dich Mittwoch, also heute nochmal an. Mhm. Und, hast du es gemacht? Ja, ich habe es versucht. Also natürlich, so leicht wie ich jetzt rede, war das natürlich nicht jetzt so schnell. Also ich war vor Woche Donnerstag. Erzähl mal so, überhaupt, als wir uns miteinander unterhalten haben, ne, habe ich dich ja ziemlich angefahren. Wie hast du dich denn nach dem Telefonat vorige Woche gefühlt? Ja, irgendwie komisch. Mhm. Weil das war irgendwie, also die Leute, die es wussten, die haben nicht großartiges so dazu gesagt. Nur war halt nicht keine korrekte Sache und so. Mhm. Also heftig hat noch keiner reagiert. Mhm. So, und dann kam der nächste Tag und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich erstmal überlegt, mache ich es jetzt nicht. Mhm. So, und dann habe ich dann hin und her überlegt, bis dann der Donnerstag da drauf. Mhm. So, und dann bin ich also danach hingegangen. Also ich weiß ja, wo er wohnt. Du wusstest, wo er wohnt. Du weißt, wo er wohnt, genau. Mhm. Ja. Bist du hingegangen? Ich bin hingegangen, abgeklingelt. Mhm. Und die Tür wurde auch sofort aufgemacht und dann waren dann der Vater oder die Eltern waren erstmal an der Tür. Mhm. Erst der Vater, dann kam nachher auch die Mutter dazu. Und dann haben sie mich direkt angefahren, was ich denn hier wollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich gerne für das, was ich mit dem Christian hieß er, ja, getan habe, möchte ich mich gerne entschuldigen. Ja. Und dann meinte sie so, nee, der will deine Entschuldigung nicht. Dann habe ich sie erstmal gefragt, woher sie das denn gerne wissen. Gute Frage, ja. Ja, weil die stehen ja gerade an der Tür, der weiß ja auch noch nicht von nichts. Genau. Mh. Und dann meinte sie so, nee, der will nichts, der will das nicht hören. Dann haben die Tür zugemacht, ja. Und darauf, von da aus bin ich schon wieder gegangen. Mhm. Und das war's. Ja, und dann, ja, es ist noch schlimmer geworden, noch viel schlimmer. Mhm. Also für mich ist es noch schlimmer geworden, die ganze Sache. Erzähl. Ja, also dann war freitagsabends in der Diskothek. Mhm. Ich war mit neun Leuten da. Mhm. Und manchmal sehe ich den Christian auch da. Mhm. Und der war jetzt auch da und dann stand ich dann halt also an der Theke und er kam dann auf mich zu. Mhm. Und er sagte dann auch zu mir, dass ich ihn in Ruhe lassen sollte. Mhm. Also die Eltern hatten ihm das erzählt? Ja, ja. Ja. Mhm. Dass ich ihn in Ruhe lassen sollte. Mhm. Ist ja alles klar, ich habe es versucht, aber wenn du nicht willst, dann von mir aus. Mhm. Und er so, ja, alles klar, ja, dann lass mich aber bitte jetzt auch in Ruhe. Mhm. Dann hat er sich umgedreht und ist gegangen. Mhm. So, und dann, als wir dann nach Hause gehen wollte, war auch schon spät, ja. Kamen dann auf einmal so 4 bis 5 Leute und die sagten dann nur zu mir, ich soll ihn doch endlich in Ruhe lassen. Ich so, da habe ich ihnen erstmal gesagt, das hat er mir vorhin selber schon gesagt, die Eltern haben mir das schon gesagt, was die ja jetzt schon von mir wollen. Mhm. So, ja, und das Schlimme war, ein Kumpel von mir, der war auch schon wegen Schlägereien und alles in Untersuchungshaft und ist auch schon älter. Ja, und das fing dann sofort an zu schlagen. Was? Ja, der fing an zu schlagen? Der fing sofort an zu schlagen, also mein Freund jetzt. Dein Freund, auf die? Auf die, ja. Die fing nicht an zu schlagen? Nee. Mhm. Ja, und dann... Ja, und dann... los. Dann ging es wieder los. Ja. Wie denn? Ja, es war also nicht so heftig, also... also in der Nähe von der Diskothek, es war die Polizei. Mhm. Und von daher, sage ich es mal so, muss es schnell gehen. Mhm. Ja, und dann... dann lagen sie halt da... zum Boden, weil wir waren ja in der Überzahl. Wie viel wart ihr? Wir waren zu neunt. Zu neunt? Ja. Hm. Und die zu viert? Und die zu viert. Und die lagen alle am Boden? Lagen alle auf dem Boden, ja. Bis jetzt haben noch keiner von uns was gehört. So. Ach, Sebastian. Ja, finde ich gut, dass du es gemacht hast. Wenn die Entschuldigung nicht annehmen, ist es deren Problem, aber ich finde gut, dass du es gemacht hast. Ja. Und es zeigt sehr viel Standing, dass du Mut gehabt hast, dahin zu gehen. Dazu gratuliere ich wirklich, finde ich gut. Finde ich, ist ein guter Zug, ein guter männlicher Zug auch. Finde ich klasse. Aber dass es jetzt nochmal so eskalieren muss, das war wirklich überhaupt nicht nötig. Das war von mir eigentlich auch gar nicht so geplant. Also du hast es auch nicht angefangen, ne? Nee, nee. Aber du hast mitgemacht wieder. Ich habe wieder mitgemacht, ja. Scheiße. Richtige Scheiße. Das ist völlig sinnlos auch, ne? Ja, klar. Für mich war die Sache eigentlich damit gegessen, dass die mir jetzt auch nochmal sagten. Mhm. Ich meine, für mich war das unnötig. Mhm. Und dann wollte ich mich eigentlich umdrehen und gehen, ja. Mhm. Und deswegen... Der Kumpel hat einen an. Hm. Ich hab ja nichts mehr gehört davon. Bis jetzt noch nicht, ne. Das war Freitag, ne, sagst du? Freitag, ja. Freitag, ne? Du weißt doch nicht, wie schlimm das ausgegangen ist. Nee. Ich weiß gar nichts. Aber du bist ja nun ein Schlägertyp und du weißt, bist ja vom Fach sozusagen. Habt ihr so zugelangt, dass es schon wieder üble Folgen haben kann? Das könnte sein, ja. Mhm. Könnte gut sein. Mhm. Ich weiß aber jetzt nicht. Vor allem, wir waren ja schon wieder im Unterricht, weil, ich sag ja, das war ja völlig unnötig. Mhm. Ja, völlig unnötig. Ja. Weil die haben euch dumm angelabert. Das hätte auch nicht sein müssen, aber das berechtigt euch nicht dazu, jetzt dann draufzuschlagen. Ja, genau. Ich meine, deren Verhalten ist genauso bescheuert. Ist nicht genauso, aber ist auch bescheuert, sagen wir so. Letztendlich finde ich das gut, was du gemacht hast. Das muss ich nochmal so sagen. Aber jetzt ist es natürlich ganz blöd ausgegangen. Ja. Ich sage also, für mich ist die Sache noch schlimmer als vorher fast. Mhm. Junge, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß nicht. Mhm. Wir beide bleiben mal ein bisschen in Kontakt miteinander. Ich rufe dich nochmal an. Heute oder? Nee, heute nicht. Mal so die nächsten Tage. Mal hören, wie sich das weiterentwickelt alles. Ne? Ja, okay. Aber ich hoffe sehr, dass du nicht bereust, dass du das gemacht hast. Diese Entschuldigung ausgesprochen. Nö, das nicht. Auch wenn das jetzt blöd eskaliert ist. Mhm. Die Tatsache an sich, was du gemacht hast, finde ich gut. Ein Schritt für dich. Mhm. Ne? Aber ich hoffe halt auch, dass demnächst, dass du dich da mehr in den Griff kriegst bei solchen in solchen Stresssituationen. Das ist kein korrektes Verhalten, was du da an den Tag. Ja, ich weiß, aber. Hättest du nicht deine Kumpels zurückhalten können? Na, nee. Nee, nee. Nicht. Also die meisten sind noch schlimmer als ich. Mhm, mhm. Sebastian, wir verbleiben mal so, du hörst von mir. Okay? Ja, gut. Ja. Tschüss, Sebastian. Tschüss, du. Ciao. Tschüss. Klaus, 30 Jahre alt. Hallo? Ja, morgen. Ja, guten Morgen, Klaus. Da ist jetzt wahrscheinlich ein anderer Klaus irritiert, weil ich hier noch einen Klaus habe, der 30 Jahre alt ist. Also du anderer Klaus, du bist gleich dran. Gut. Jetzt bist du Klaus dran. Ja, Klaus, um was geht's? Hallo? Also gut, also ich rede mit einem Pseudonym und zwar folgendes. Bei mir ging es darum, um Scheinehe. Ja. Und zwar, ich bin da in was verwickelt worden. Am Anfang dachte ich, okay, das ist ziemlich locker, aber kannst ziemlich schnell Geld verdienen, aber ich bin jetzt in ziemlich einer Mieslage drin und ich kann mit keinem reden, das ist mein Problem. Was genau, Entschuldigung, was genau ist vorgefallen? Was genau ist vorgefallen? Und zwar, ich war vor einem Jahr, war ich Freier in einer Großstadt, in einem Bordell und da habe ich eine Thailänderin kennengelernt. Mhm. Und die hat mich dann gefragt, hast du Lust, eine Frau einzuladen? Einladung heißt also, sie kommt rüber mit Touristenvisum. Ich mache dann diese Moment, Einladung. Moment, das war in Thailand? Nein, nein, das war hier in Deutschland. Das war in Deutschland? Das war hier in Deutschland in einem Bordell. Achso, eine andere Frau einladen. Ich dachte, ja, genau, ich genau. Ja, und ja, jetzt Einladung machen und diese Frau heiraten. Mhm. Für diese Einladung gibt es 1.500 Mark und für Heirat gibt es dann nochmal 16.000 Mark. Mhm. Und dann war das folgendes, die hat dann gesagt, hast du Lust, das zu machen? Habe ich gesagt, okay, warum nicht? Ich habe damals nur Geld gesehen. Wie sofort hast du gesagt, ja, ohne da mal ein bisschen einen Tag drüber nachzudenken? Ja, richtig, und das war ein ziemlich großer Fehler. Das war ein verdammt großer Fehler. Allerdings, ja. Und ich habe dann auch die Einladung gemacht für diese. Die hat mir also die Personalien von dieser Frau gegeben, bin bei uns auf der Ausländerbehörde hin, habe das dann auch gemacht. Mhm. Und naja, gut, dann fing es eigentlich erstmal an zu rollen. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was passiert mit der Frau und ist es auch richtig, was die mir erzählt. Weil diese Mama dann, sage ich mal, die hat mir einfach nur erzählt, die Frau, die hat Probleme in Thailand, Geldprobleme und sie möchte einfach nur rüberkommen, ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und das macht sie und wenn das vorbei ist, dann geht sie wieder zurück. Moment, wenn die Geldprobleme hat, da liegt doch recht die Frage nahe, wer zahlt denn diese 16.000 Mark? Sie. Und zwar, sie muss ja in einem Bordell arbeiten. Mhm. Das heißt ja also nicht, dass sie die Arbeit im normalen Arbeitermilieu macht, sondern im Bordell muss sie das abarbeiten. So, wie ging es dann weiter? Und das sind ja keine 16.000 Mark, dass sie abarbeiten musste, das wusste ich ja auch nicht, das sind ja 60.000 Mark. Das heißt also, diese Mama-San kassiert 60.000 Mark plus die 16.000 Mark, die sie mir bezahlen muss. Plus also diese Vermittlerin meinst du, ne? Ja, das ist so eine sogenannte Vermittlerin, plus dann die Hochzeit und alles Mögliche. Mhm. So, wie ging es dann weiter? Das heißt also, ich habe diese Einladung gemacht, habe die Frau vom Flughafen abgeholt und habe dann versucht, also die Frau ein bisschen näher kennenzulernen, weil sie war sehr hübsch. Und am Anfang hat sie nicht viel Vertrauen zu mir gefasst, weil sie dachte, oh, ich bin ein sehr guter Freund von dieser Mama dann. Und dann bin ich da mal öfters in dieses Bordell rein, hab dann immer mal nachgefragt, wie geht's dir, was machst du? Mhm. Und irgendwann hat sie dann halt Vertrauen zu mir gefasst. Mhm. Und wir sind dann weg und sie, mein Glück war eigentlich, sie konnte ein bisschen gut Deutsch sprechen, weil in Thailand hat sie sehr gute Schulausbildung und hat auch sehr viel mit Computer gearbeitet. Mhm. Mhm. Und ihre Eltern, also das ist jetzt mittlerweile meine Frau, ihr Vater hat damals vor 2 Jahren ein Restaurant eröffnet. Und Moment, das ist ja gerade eine seltsame Zwischeninformation, das ist mittlerweile... Es gab eine Scheinehe. Es gibt, also im Prinzip war es eine Scheinehe, ist aber jetzt keine mehr. Das heißt, du bist jetzt richtig... Ich bin jetzt richtig mit ihr verheiratet, sie wohnt bei mir zu Hause. Ach. Und aus einer üblen Sache ist dann etwas sehr Schönes erwachsen. Ich habe sie jetzt rausgeholt, nur unser Problem ist, wir haben auch eine Anzeige erstattet, weil meine Frau kam dann, das Ganze ist ziemlich... verzwickt und kompliziert und das jetzt am Telefon zu erklären. Ja, bis jetzt haben wir es alle verstanden. Also und lass mich noch fragen, Klaus, warum hat deine jetzige wirkliche Ehefrau sich überhaupt auf so etwas eingelassen? Ging es ihr so schlecht in Thailand? Der Familie ging es schlecht. War der Vater hat ein Restaurant eröffnet und das ging total in die Pleite und er hat sehr, sehr viel Schulden gemacht und die Bank geht dann halt hin und genauso wie bei uns auch und dreht dann wirklich den Geldhahn zu. Und gibt es denn da so richtige Fänger in Thailand, die den Mädels das Blaue vom Himmel versprechen, wenn sie nach Deutschland gehen? Richtig. Und das gibt es. Das gibt es also genauso wie bei uns auch. Jetzt sag mir mal eben, damit ich das zeitlich richtig einordnen kann, seit wann bist du jetzt richtig mit ihr zusammen? Wir sind jetzt richtig zusammen seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Ihr lebt auch zusammen in einer Wohnung und seid ein glückliches Paar. Wir sind also wirklich... Ihr liebt euch. Also ich kann schon sagen, dass wir ein glückliches Paar sind. Und woher rührt jetzt, wo liegt das Problem jetzt? Das Problem liegt darin, dass wir einfach gegangen, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen was eigentlich gegen die Frau unternehmen, weil sie, macht das mit dieser Mama-san, die ganzen Frauen rüberholt, verspricht das... Du hast immer so einen komischen Namen, was ist Mama-san? Mama-san heißt eigentlich nichts anderes wie Zuhälter. Also, Zuhälter und verspricht dann eigentlich, okay, die Frauen kommen rüber, kriegen eine anständige Arbeit und sie besorgt ihnen vielleicht einen Mann oder sonst was. Die kriegen aber, sie werden aber nicht vorgewarnt, dass sie in einem Bordell arbeiten müssen. Und das ist das Problem. Also meine Frau kam rüber. Deine Frau, ich frage immer dazwischen, ne? Sonst wird es so kompliziert. Deine Frau arbeitet jetzt im Moment aber nicht mehr in dem Bordell. Nein. Nicht mehr im Bordell. Nein. Machen die Bordellbesitzer, Mamas oder wie immer das die du nennst, dieser Zuhälter oder für diese Vermittler, machen die jetzt Druck, dass sie wieder ins Bordell zurückgeht, um Geld zu verdienen? Oder Und zwar folgendes, wir kriegen immer wieder irgendwie anonyme Anrufe, das heißt also, hallo Schatzi, komm mal wieder vorbei oder es klingelt oben oder unten, ich wohne im Haus mit meinen Eltern zusammen. Dann klingelt es halt immer mal Telefon und meine Eltern wissen halt absolut gar nichts davon, dass meine Frau... Nun ist das mit dem Schatzi, ist sicher sehr lästig, aber es klingt ja noch nicht so bedrohlich. Das ist überhaupt nicht bedrohlich in dieser Richtung, das ist richtig. Also es wird kein Druck ausgeübt und nichts angedroht, irgendwas Schlimmes. Es wird nichts angedroht, aber die Polizei unternimmt nichts. Und das ist das Problem, weil wir haben Anzeige... Moment, es wird nichts angedroht, dann kann die Polizei auch nichts unternehmen. Wir haben Anzeige erstattet wegen Menschenhandel, weil diese Frau... Also, meine Frau ist ja nicht die Einzige. Ah ja, ich verstehe. Frau ist ja nicht die Einzige. Das heißt also, meine Frau ist eine von vielen. Und da unternimmt die Polizei nichts in dieser Richtung? Also die ermittelt, aber diese Frau kann frei schalten, walten, wie sie will. Moment, wann habt ihr die Anzeige denn aufgegeben? Ja, wir haben also... Die erste Anzeige wurde im September aufgegeben. Ja, nun mal langsam. Wir haben erstmal Oktober. So jetzt schnell... Jetzt haben wir jetzt Oktober, ist richtig. Ne, die Polizei davor, muss ja natürlich davor, auch recherchieren. Moment, darf ich noch dazwischen haben jetzt? Und davor wurde noch eine Anzeige von einer anderen Frau abgegeben, die war im Juni. Und das ist zufällig eine Freundin von meiner Frau. Und die wurde im Prinzip genauso reingelegt. Und es läuft einfach nichts in dieser Richtung. Da geht eigentlich Kannst du das denn beurteilen, ob die Polizei da nicht schon heftig am Recherchieren ist? Sie recherchiert und recherchiert, aber die Frau holt immer wieder neue Leute rüber. Und sie holt immer wieder neue Mädchen rüber und zockt sie genauso erbarmungslos ab. Klaus, ist für mich jetzt natürlich eine ganz schwierige Situation, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich kann auch die Arbeit der Polizei nicht beurteilen. Ich glaube dir das jetzt erstmal so. Ich denke aber, dass beim Stichwort Menschenhandel die Behörden sehr hellhörig werden und sicher sehr viel unternehmen, hoffe ich jetzt mal. In welcher Stadt ist das denn? Aus welcher Stadt rufst du an? Frankfurt. Aus Frankfurt, ja. Ja, also aus Frankfurt. Ich finde erstmal jetzt wichtig und gut, dass ihr das Glück habt, dass sich das so ergeben hat, dass ihr beide zueinander gekommen seid und dass deine Frau aus den Fängen dieser ganzen Organisation da raus ist. Ja, das ist ja erstmal ein großes Glück. Und ich möchte dich oder euch auch nur ermutigen, wenn wirklich von Seiten der Polizei da nichts Greifbares passiert, da weiter Druck zu machen oder auch an die Presse in Frankfurt zu gehen und Öffentlichkeit zu suchen, dass da etwas unternommen wird. Also wir versuchen schon in dieser Richtung schon, also ich versuche auch immer nachzuhaken bei der Polizei, nur es gibt mir halt ziemlich wenig Auskunft. Das ist vielleicht, halt ein Sachbearbeiter. Ja, vielleicht können und dürfen die das ja im Moment auch nicht. Er hat auch mir ganz klipp und klar gesagt, er darf mir keine Informationen geben. Also wir hoffen jetzt mal alle, dass die Polizei da richtig dran ist in Frankfurt. Hoffen wir mal. Und dich würde ich wirklich bitten, wenn du den Eindruck hast, dass es irgendwie hakt, dann da einfach noch ein bisschen mehr Druck aufzulegen. Und ich freue mich, dass ihr ein Liebespaar seid. Das ist doch auch schon mal schön. Ja, natürlich. Also, ich bin eigentlich auch ziemlich glücklich, dass es jetzt so gelaufen ist in dieser Richtung. Und du grüßt ganz herzlich deine Frau von mir. Mach ich. Abgemacht? Abgemacht. Alles Gute. Okay. Tschüss, Klaus. Ciao. Tschüss. Edeltrud. Trud oder Traut? 63. Nein, Edeltrud. Edeltrud? Ja. Haben wir schon mal miteinander gesprochen? Ja, vor einigen Jahren haben wir schon mal miteinander. Ja, ich glaube, 3 Jahre ist das etwa her. Dann kann ich mich doch nicht mehr erinnern. der Name ist ja aber in Erinnerung. Kann sein, ja. Edeltrud ist ein ungewöhnlicher Name. Seltener Name, ja. Also ich muss dir erst mal sagen, ich gucke deine Sendung sehr häufig. Ja. Manchmal amüsiere ich mich so köstlich. Ja, wir alle, ne? Ja, dass ich also richtig lachen muss. Das auch ist schön. Über deine lockere Art. Und gekommen bin ich auf deine Sendung durch die alte Musik. Die fand ich also wesentlich netter als das, was jetzt als Pausenmusik eingespielt wird. Aber ich hoffe, die neue Pausenmusik vergrault dich nicht. Nein, sonst wäre ich ja nicht immer noch an der Sendung. Du kannst das ja runterdrücken, den Lautsprecher. Oh Gott, ja, für die paar Minuten lohnt sich das dann nicht. Nee, ich bin auf deine Sendung gekommen. Ich war auf der Autobahn unterwegs, nachts. Ja. Und habe dann Musik gesucht und da war gerade dieses... da war die Pause. Was für ein peppiger Sound. Ja, das Richtige so für nachts auf der Autobahn. Aber dann fing da eine Minute der Domian an zu quatschen. Genau, und dadurch bin ich also dann auf diese Sendung gestoßen und habe die jetzt seit vielen Jahren schon verfolgt. Gibt es denn heute ein spezielles Thema? Durch diese Sendung bin ich also darauf gekommen, dass ich trotz meines Alters an Jahren nicht so alt im Wesen und in Seele, im Geist. In meinem Geist und auch in meinem ganzen Lebensstil. Ja. Denn ich habe in einer Sparkasse gearbeitet und war also so ein richtiger Bankertyp durch und durch. Und bist jetzt pensioniert, ne? Ich bin mit 58 in den Vorruhestand gegangen. Und habe dann da einen 20 Jahre jüngeren Mann kennengelernt auf einer Gala, der mir also da gesagt hat, warte mal ab, wenn du in Rente gehst, dann wird das Leben für dich erst richtig beginnen. Aha. Das, was du bis jetzt gehabt hast, das war ja zwar jedes Jahr in Urlaub gefahren, aber das war ja kein Leben. Was war denn das für eine Gala? Das war anlässlich einer Musical-Premiere hier im Ruhrgebiet. Dieses Musical Rocky Horror Picture Show. Ja. So, und hat der mit seiner Prophezeiung recht gehabt? Natürlich. Was ist denn passiert? Natürlich, denn anschließend nach dieser Vorstellung habe ich also den Hauptdarsteller dieses Musicals kennengelernt und mich mit dem angefreundet und wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Hey, wie alt ist er? 20 Jahre jünger. 20 Jahre jünger. Gratulation. Ja. Wisst ihr, das sind so unsere Rentner, sind das, ja, ne? Das da geht genau, aber nochmal der Ofen da ab. Da geht die Post ab, kann ich dir sagen. Und das wollte ich dir nämlich erzählen. Wir waren zusammen in New York. Ja. Und als du hattest vor Tage so ein paar Leute, die dir von New York erzählt haben. Mhm. Und da kommen ja dann, wenn man einmal da war, also die Stadt, die pulsiert. Mhm. Und das kann also kein Mensch nachempfinden, wenn man nicht richtig da das war. Das stimmt, ja, ja. Und wie gesagt, wir waren also da und sind ja wieder mal auf einem Empfang gewesen. Da kriegte die Glenn Close, die kriegte den Tony Award verliehen. Oh, da wart ihr? Ja, da waren wir eingeladen. Ja, eine ehemalige Kollegin von meinem Freund, die war bei Phantom in Hamburg. Ach so, und das ist eine New Yorkerin. Ja. Und die hat uns dann an dem Abend mitgenommen. Ich meine, das ist natürlich schon ein ganz tolles Erlebnis. Habt ihr denn auch irgendwas Schräges erlebt? Ja, das wollte ich dir ja gerade erzählen. Ja, aber dann... Wir sind dann, das war so 3 Uhr nachts etwa, da sind wir dann in die Disco Limelight gegangen. Kenn ich! Oh, Kenn ich, ja. Hast du dann auch die Drag Queens gesehen? Hab ich auch gesehen, ja. Und das war mein Erlebnis. Ich saß, also du kennst die Bar, die, wenn man reinkommt vorne, da stehen ja diese roten Leder. Ja, genau. Und da habe ich also gesessen, richtig mit so einem tollen, naja, von dem Empfang her, toller Abendgarderobe. Und ich habe dann da gesessen, mein Freund ist gerade zur Bar gegangen, um uns was zu trinken zu holen. Und dann kamen diese Drag Queens auf mich zu und begeistert und gefragt, wo ich das tolle Outfit gekauft habe. Also, wir müssen mal kurz erklären, vielleicht wissen nicht alle Leute, was Drag Queens sind. Drag Queens sind Männer, die ganz toll als Frauen auftreten. Ja. Ne? Mit tollen Kostümen, toller Schminke, tollen Frisuren und so. Ja, ne? Und die Garderoben und Figuren haben. Ja, da kann man neidisch werden. Also. Schöner als manch eine Frau. Absolut. Ja, absolut. Absolut. Ich war also hellauf und weg von den Männern da. Hast du dich denn mit deinen 63 Jahren... Da war ich. Du warst ein bisschen jünger vielleicht. Ja, ja. Hast du dich da richtig gleich wohl gefühlt? Natürlich. Wenn man einmal, sonst wäre ich ja gar nicht mitgegangen. Mhm. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bleibe im Hotel oder irgendwie. Nein, nein. Nun ist die Musik ja auch sehr abgefahren und sehr laut. Hat dir nichts ausgemacht? Ach was. Nichts aus, hast auch getanzt? Man unterhält sich ja dann nicht, ne? Nee, man guckt. Man guckt. Hast du getanzt auch? Habe ich auch. Wenn man einmal da ist. Ne? Weißt du, was ich so toll finde in diesen wirklich sehr schrägen Milieus, die man auch vielleicht auch in der schwulen oder Lesbenszene so findet, in Deutschland oder halt in New York auch, dass es da auch sehr akzeptiert wird, wenn ältere Leute da sind. Ja. Das ist ganz normal, ne? Ja. Mein Freund, wenn der jetzt unsere Erlebnisse von New York erzählt, wir waren 12 Tage da, wir haben also einiges erlebt, dann sagt er immer, an dem Abend, die Queen des Abends war die Edeltropfen und die Prinzessinnen waren drumherum. Warst du denn früher braver? Hast du braver gelebt? Wesentlich. Warst du verheiratet? Ich war verheiratet. Mhm. Ich bin seit 20 Jahren Witwe. Ja. Und habe dann natürlich ein Leben geführt, sehr ruhig. Sparkasse, und, schönen Abend nach Hause, Füße hoch, Pantoffeln an und so. Ja, nicht ganz so, aber... Und jetzt treibt sie sich mit den Drag Queens rum. Ich sag es dir. Und das ist ein Erlebnis gewesen, überhaupt die ganze Reise in New York. Aber du bist also, mit deinem 20 Jahre jüngeren Freund glücklich. Happy? Ja, der hat mir gesagt, du wirst jetzt leben. Und so ist es auch. Ich freue mich immer so sehr, wenn Leute in deinem Alter anrufen und mir solche Sachen erzählen. Das ist klasse, das finde ich. Ich bewundere euch. Ich wünsche mir, dass ich auch so sein werde später. Das wirst du. Ich hoffe es. Ja, du bist jetzt schon solch ein Mensch. Du wirst dich gar nicht ändern. Es kann höchstens noch schlimmer werden. Ildrud, du grüßt deinen Freund von mir. Gerne. Du bleibst mir auch treu. Immer. Wenn ich wieder zu Hause bin und die Zeit habe, guck ich Domian. Das ist richtig, das ist ein Wort, das gefällt mir. Und dir alles Gute und noch viele super tolle, ausgeschüttete Jahre. Ich bedanke mich recht herzlich und genieße das richtig. Tschüss, Ildrud. Tschüss, der Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Jeanette Krause. Vielen Dank an Sie. Morgen heißt unser Thema Ich bin entstellt. Beginnen wir immer um 1 hier im Radio und im WDR-Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage dann bis morgen. Ciao.